Eines Tages hörte ich, dass Jesus lebt, dass er für mich starb und auferstand. Seine Freude füllte nun mein Leben ganz. Alles wurde neu, als ich ihn fand. Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein. Sie ist viel tiefer als das Meer und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern. Und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt. Kennst du Jesus schon, der dich unendlich liebt? Er nimmt deine Schuld und macht dich froh. Er kennt deinen Weg und führt dich jeden Tag. Lebe doch mit ihm, er liebt dich so. Und seine Liebe ist viel wärmer als der wärmste Sonnenschein. Sie ist viel tiefer als das Meer und als der tiefste Ozean. Sie ist viel weiter als der Kosmos und der weiteste Stern. Und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt.